Trostblitz, auf dass er dich erschlagen möge. Äußere und veräußere dich in altvertrauter Währung, dem eigentlich schon längst vor deiner Geburt abgelaufenen und ergo dementsprechend zu keinem sinnvollen Verzehr mehr empfohlenen widerlichen Senf deiner profilneurotischen Meinungen, welche allzu gerne sämtliche, der sich dir und dabei auch nur irgendwie den mindesten Widerstand bildend, also deine illustre, welch ein trauriger Hohn, Aufmerksamkeit ausreichend auf sich ziehend entgegenstemmenden Reibungspunkte deiner Begegnungen mit möglichen und unmöglichen Entitäten schmierig hinabtriefen muss, damit du Wochen später noch skrupellos darauf aufbauend, laut schwadronierend, schier denselben erbärmlichen Wust an dumpf muffelndem Nonsens jedweder Persona, die es selbstverständlich nie wirklich interessieren kann, es sei denn, sie wäre total verblödet oder in dich verliebt und dadurch sowieso beides, wiederum wir ihre Ohren gehen, ihre allein deshalb bemitleidenswerten Hirnwindungen krakeelen darfst. Und zugleich kämpfst du rigoros hasserfüllt gegen deinesgleichen, willst du ja auf gar keinen Fall deinen höchstens aufs Größenwahnsinnigste herbeihalluzinierten Monopolstatus hinsichtlich dessen berechtigte Kritik sick ausüben zu dürfen, gefährden. Und gemeinsam, ihr vertrottelten Narren des geiferschäumend tollwütig hinaus über sich galoppierenden Egozentrismus, bildet ihr das armselige Fundament unserer uns zu Tränen des Abscheus rührende aktuellen, nur scheinbar Diversität, tatsächlich fantasielos, öde, viel zu enge, graubraune Uniformen zur schaustellenden Kulturlandschaft.